Schöne hat Felder, grüne hat Wiesen, denn der Heiland ist geboren. Den Gott selber aus Erkiesen, denn sonst wären wir all verloren. Drum so lasset uns frohlocken und in Benedeien all. Ja, ja, schauet nur, er lieget dort in einem schlechten Ochsenstall.